Ja. Oh. Sind Sie derjenige, welcher? Wie bitte? Wir haben einen Anruf bekommen, wegen des Unfalls hier an der Kreuzung. Ach so, so. Mein Kollege befragt gerade den Zeugen. Es gibt einen Zeugen? Ein Mann, der jede Nacht um diese Zeit mit seinem Hund spazieren geht. Ach so. Den müssten Sie doch bemerkt haben. Ich? Nein, ich habe nichts. Nichts bemerkt. Wenn ich jetzt vielleicht Ihre Fahrzeugpapiere... Was? Ja, Ihren Führerschein und so weiter. Ach so. Moment. Wovor hab ich? Wenn Sie vielleicht Ihren Sicherheitsgurt aufklicken. Ach ja. Hier, bitte. Dankeschön. Sagen Sie, was ist eigentlich passiert? Sie sind also Herr Straub. Allerdings, ja, Cayetan Straub. Sie sind also in einer Person Fahrer und Halter dieses Kraftwagens vom Typ C4. Ja, gewiss, aber ich Sie haben also mit anderen Worten diesen Unfall verursacht. Wieso? Mit anderen Worten. Schon gut, Herr Straub. Ja, was denn? Das nennen Sie gut. Ja, wenn Sie jetzt vielleicht aussteigen würden. Wozu? Ja, wegen der Ermittlungen. Herr Straub, steigen Sie nur freiwillig aus oder nicht? Bitte, Herr. Hören Sie, Herr Wachtmeister, ich möchte doch wenigstens wissen, ob er, der andere, ist da, ich meine, ist er tot? So reden Sie doch. Schon gut, Herr Straub. Ja, er ist tot. Gestatten Gerstenkorn, ich bin der Einsatzleiter des Unfallkommandos. Ach ja, freut mich. Das heißt, Straub, Cayetan Straub, ich bedauere zutiefst, was hier, ich meine... Alkoholtest erledigt? Jawohl, Sie werden sich wundern. Ich habe nichts getrunken, ich trinke nie. Das heißt, nur Mineralwasser. Und in der Oper in der Pause ein Glas Orangensaft. Ja, verstehe. Sie waren in der Oper. Ja, die Macht des Schicksals. Ich besitze ein Abonnement seit Jahren. Kennen Sie die Macht des Schicksals? Was haben Sie nach der Vorstellung unternommen? Unternommen? Sie waren allein im Theater. Ich? Ja. Und Ihr Wagen? In der Tiefgarage. Ah, verstehe. Und? Was? Und? Ich bin durch die Innenstadt gefahren. Ich kann Ihnen jede Straße einzeln aufzählen. Jede Baustelle, jede Ampel, ob rot oder grün. Ah, ja, verstehe. Sie sind ein aufmerksamer Autofahrer. Und ein betont vorsichtiger, jawohl. Ich trete beim geringsten Anlass auf die Bremse. Aha, so. Wie meinen Sie das? Tja, trotzdem ist Ihnen dieses Missgeschick... Ach Gott, ja. Ich kann es mir nicht erklären, wirklich nicht. Gibt es etwas, woran Sie sich erinnern? Ja, nein. Wie es dazu gekommen ist? Ich weiß nicht, ich kenne die Strecke auswendig. Es ist mein täglicher Heimweg vom Verlag. Und? Sie nähern sich also der Kreuzung. Etwas hat sich bewegt. Ein Fußgänger. Ein Schatten. Am Gehsteigrand, unterm Alleebaum. Und? Nichts. Ach was, ist alles weg. Halt, ich bin auf die Bremse getreten. Ach, verstehe. Dann werden wir entsprechende Spuren feststellen. Hoffentlich. Wenzel Watzlawek, Alter 43, Beruf Kellner. Sagt Ihnen das was? Nein. Das ist nämlich... Das Opfer... Naja, das gibt auf jeden Fall Schwierigkeiten. Sie sollten sich einen Rechtsanwalt nehmen, Herr Straub. Auch das noch? Es macht alles einfacher. Für Sie. Es macht alles einfacher? Entschuldigen Sie bitte. Ich muss den Abtransport der Leiche genehmigen. Da kommen eben die Leute mit der Bergungswanne. Bergungswanne? Was für ein Wort! Ach, es ist mir noch nie untergekommen. In anderthalb Jahren Verlagspraxis. Dabei sieht man das Ding jeden zweiten Abend auf der Mattscheibe. Aber wenn man so direkt aus der Nähe... Ist es grauenvoll. Ein unauslöschlicher Eindruck, nicht? Weiß Gott, ich habe die ganze Nacht von dieser verdammten Bergungswanne geträumt. Und? Was kann ich für Sie tun? Sie könnten mir ein paar Tage Urlaub geben, Herr Direktor. Aber... Sagen wir... Die restliche Woche? Großer Gott, wie sehen Sie denn aus? Entschuldigen Sie, es geht mir nicht besonders. Aber sind Sie nicht mit etlichen Krimititeln im Verzug, wo die Druckerei schon drauf lauert? Ach so, Sie haben wieder mal mit Fräulein Schafranski zu Mittag gegessen. Ja. falls es Sie interessiert, Herr Straub. Es interessiert mich bestimmt nicht, Herr Direktor. Da können Sie ganz beruhigt sein. Ich habe nämlich gestern, heute Nacht, einen Menschen totgefahren. Das ist allerdings unangenehm. Unangenehm, sagen Sie. Es klingt, wie wenn eine volle Aktenmappe auf den Boden fällt. Stimmt's? Was? Wenn einem jemand ins Auto läuft. Ach, Sie kennen das. Ja, Sie haben recht. Genau so klingt es. Ich war damals unterwegs zur Buchmesse, unausgeschlafen, Regen und Nebel. Ich habe die Zähne zusammengebissen und bin weitergefahren. Was, einfach so? Wo denken Sie hin? Erst nachdem die Formalitäten erledigt waren. Ach ja, natürlich. Umso eher kommt. Am nächsten Tag habe ich denen dann die Mortimer-Memoiren weggeschnappt. So macht man das. Wie auch immer, Herr Direktor, ich bin ziemlich durcheinander, wissen Sie? Das gibt sich wieder. Verlassen Sie sich drauf. Sie sollten sich einen Anwalt nehmen. Ich weiß nicht recht. Ich habe ihn selber totgefahren. Vielleicht muss ich damit auch selber fertig werden. Quatsch. Aber bitte? Wenn hier etwas anfällt, halte ich mich in Ihrer Abwesenheit eben an Fräulein Schafranski. Einverstanden? Ich halte das nicht aus. Ja, Herr Merknemer, ich halte das nicht aus. Hä? Na, dieses Gedröhnen, dass einem der Schädel zerspringt, ich werde noch wahnsinnig. Ja, wer spricht denn da überhaupt? Nun tun Sie doch nicht so. Entschuldigung, Straub. Das habe ich mir beinahe gedacht. Na also über mir in der Wohnung von Frau Hinzpeter, da ist wieder mal die Hölle los. Der Plattenspieler oder was weiß ich. Ich halte das nicht aus. Was rufen Sie da mich an und nicht die Frau Hinzpeter? Na, weil Sie der Hausmeister sind, verdammt nochmal. Schreien Sie nicht so, Herr Straub. Es ist gleich 21 Uhr. Na, das ist ja der Skandal. Ich werde noch wahnsinnig. Hören Sie, Herr Straub, wenn Sie zum Beispiel einen Wasserrohrbruch hätten, da würde ich es einsehen. Da müsste man Maßnahmen treffen, schon wegen der Allgemeinheit. Haben Sie einen Wasserrohrbruch, Herr Straub? Herr Marknehmer, ich wünsche, dass etwas geschieht, verstanden? Sonst werde ich mich über Sie beschweren. Aber Herr Straub, bei wem denn? Unverschämtes Gesindel. Aber zu Weihnachten 100 Mark. Na, du? Tristan, wirst du brav sein? Ach, ja, ich mag nämlich Dackel. Ja, umso besser. Dann haben wir immerhin was Gemeinsames. Ja, wie schön. Warum starren Sie mich so an? Ich fürchte, wir haben noch was gemeinsam. Ach Gott, Sie sind der Zeuge. Ja. Naja, wie man es nimmt. Ich habe Sie in Ihrem Auto sitzen gesehen, hinterm Steuer, zusammengesunken und, wie man so sagt, nicht ansprechbar. Ach ja. Übrigens, ich heiße Blum, Gabriel Blum. Cajetan Straub. Und Sie wollen darüber sprechen? Wie? Ach so, ja. Deswegen bin ich ja wiedergekommen, um noch einmal an Ort und Stelle... Bei Tag sieht alles ganz anders aus. So schnell bin ich aber nicht gefahren. Nur umso besser. Nicht viel Verkehr, ja? Auch tagsüber, stimmt's? Gott behüte, Willenviertel, ich bitte Sie. Und was haben Sie sonst gesehen? Von dem eigentlichen Vorgang? Ja. Also eigentlich gar nichts. Ein dumpfes Geräusch, das Quietschen von Bremsen, wie ich um die Ecke gebogen bin. Und der Tristan war vorausgelaufen. Na, da war der Unfall, schon vorbei. Ja, und? Was wollen Sie noch, Herr Straub? Den Rest kennen Sie besser als ich. Verzeihen Sie. Passen Sie auf. Tristan! Gleich wird er wieder bellen. Na, was ist, Tristan? Na, dann eben nicht. Ne? Ja, also mir scheint, ich sehe jetzt einiges doch ein bisschen klarer. Sie meinen, wie er Ihnen ins Auto gerannt ist? Nein, nein, nicht gerannt. Eher gestolpert, wie unfreiwillig. Daran erinnern Sie sich jetzt? Ja, unter dem Baum dort, am Gehsteigrand. Ja? Ja, oder dahinter, daneben, auf die Straße zu. Was? Der Schatten, der sich bewegt hat. Ein einzelner Schatten? Ja, es hat einen Moment lang so ausgesehen, als ob er sich geteilt hätte. Wie ein großer Klecks, verstehen Sie? Wie eine Amöbe von riesigen Ausmaßen. Meschuge. Aber warum nicht? Und was versprechen Sie sich davon? Ich habe morgen einen Termin bei einem gewissen Inspektor Dorian von der Verkehrspolizei. Er bearbeitet meinen Fall, hat am Telefon gesagt. Mein Fall. Tristan, da komm her. Verstehen Sie? Meinen Fall. Ja, dann sollten Sie sich aber wirklich sehr genau überlegen, was Sie dem Herrn Inspektor erzählen. Dorian, Verkehrspolizei. Na, bitte nicht jetzt. In einer halben Stunde. Zurück zu Ihnen, Herr Straub. Tja, Ihre Akte. Ach Gott. Erschrecken Sie nicht. Kurzum, es ist alles in Butter. Wie darf ich das? Alkoholtest negativ, Zustand Ihres Fahrzeugs einwandfrei, Erkenntnisse der Spurensicherung, sofortige Vollbremsung aus einer Geschwindigkeit von höchstens 30 Stundenkilometern. Tja, mein Glückwunsch, Herr Straub. Ja, ja, Glückwunsch. Bei jedem anderen würde ein Stein vom Herzen fallen. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Kurzum, Sie dürfen damit rechnen, dass die Staatsanwaltschaft Ihr Verfahren binnen 4 Wochen einstellt. Verfahren? Ja, was denn für ein Verfahren? Na, gegen Sie, Herr Straub, wegen fahrlässiger Tötung. Gegen mich? Aber Sie sagen doch... Ja, der Dienstweg. Es ist nun mal die gesetzlich vorgeschriebene Prozedur. Denken Sie sich nichts dabei. Ich soll mir nichts dabei denken. Am besten, Sie nehmen sich einen Rechtsanwalt. Ich weiß, es macht alles einfacher. Eben. Tja, bleibt nur noch das Protokoll des Hergangs. Ich lese hier, Sie waren am Unfallort nicht bereit, eine konkrete Aussage abzugeben. Nicht imstande, Herr Inspektor, aber seither... Die Sachlage ist kurzum folgende. Sie, Herr Straub, Kajetan, haben den Tod eines gewissen Watzlawek Wenzel, Alter 43, Beruf Kellner im China-Restaurant Tsingtao herbeigeführt, indem Sie vermittels Ihres Kfz vom Typ C4C4... Ja, ohne eigenes Verschulden. Kurzum... Es war nämlich gar kein Unfall, müssen Sie wissen. Kein Unfall? Ja, aber ihr heißt das doch unmissverständlich. Ein verhängnisvoller Irrtum. Herr Straub... Da war nämlich noch jemand... Eine dritte Person, wie Sie das amtlicherseits nennen. Ein Schatten hinterm Alleebaum. Der hat ihn mir vor die Räder geschubst. Jawohl. Du bist schon zu... Oh, Verzeihung. Ich habe gedacht, es sei meine Mutter. Na, gestatten Straub, Kajetan Straub. Ja. Guten Tag. Sind Sie Frau Watzler? Ich brauche nichts, danke. Ich bestelle auch keine Zeitschrift. Nein, Moment, ich war ein ehemaliger Schulfreund Ihres Gatten. Wenzel Watzlawek, ja. Wie sagen Sie? Straub? Ja. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass jemals von Ihnen die Rede war. Oh, wir hatten einander aus den Augen verloren. Jetzt komme ich von einer Auslandsreise heim und ich erfahre, also mein Beileid. Danke. Ich will Sie nicht stören. Nein, nein, nein. Treten Sie ein, Herr Straub? Ja. Danke. Straub? Ja. Komisch, das Wenzel nie... Ach, also mein Spitzname in der Schule war Quetschi. Ja, Sie müssen entschuldigen. Aber ich bitte Sie. Die trauernden Hinterbliebenen. Aber der Abfall ist der gleiche wie bei einer Geburtstagsfeier. Möchten Sie nicht Platz nehmen? Wenn ich Sie nicht aufhalte? Nein. Danke. Sie haben Glück, dass ich zu Hause bin. Ab morgen gehe ich nämlich wieder zur Arbeit. Ach, zur Arbeit? Ja, ja, ich bin Friseuse. Im Salon Leopold am Stadtpark. Hat er Ihnen das nicht erzählt? Wer? Ach, so, doch. Ich hab's nur... Ja, und Ihre Frau Mutter, ja, ja. Meine Mutter? Ja, Ihre Frau Mutter. Ja, im Grunde ist sie ein herzensguter Mensch. Mhm. Sie haben sich nur nicht miteinander vertragen, die beiden. Ja, der Wenzel und seine Schwiegermutter, ja. Ja, naja, zugegeben. Sie hat ihm auch Zeit seines Lebens übel genommen, dass es nie geklappt hat mit dem eigenen Lokal. Ja. So eine Art Bistro, wissen Sie, wo sie hätte kochen sollen. Mhm. Meine Mutter ist eine hervorragende Köchin. Ach ja, ja. Ja, ja, ja, davon hat er manchmal geschwärmt, aber dann ist er eben doch im Tsingtau hängen geblieben, stimmt's? Ja, länger als anderthalb Jahre sogar. Sonst hat er es ja überall nur ein paar Monate ausgehalten. Oder besser gesagt, die anderen haben es mit ihm nicht ausgehalten. Ja, sie hatten es nicht leicht. Ne? Ich... Auch reden wir nicht davon. Oh, entschuldigen Sie. Es ist mir nur so... Ich weiß, er war immer ein bisschen schwierig. Ja. Schon in der Schule. Aber Feinde, richtige Feinde. Hatte er, was man so Feinde nennt? Feinde? Freunde? Er kennt sich da schon aus. Naja. Und Sie? Hm? Waren Sie denn mit allem einverstanden, was er gemacht hat? Oh, wir haben einander nur selten gesehen. Was treiben Sie denn so? Ich? Hm? Oh, ich bin im Versicherungsgewerbe tätig. Wenn ich Ihnen in dieser Hinsicht irgendwie behilflich sein kann... Im Versicherungsgewerbe? Ja, ich meine, falls es da Probleme gibt, hinsichtlich der Lebensversicherung und so weiter. Lebensversicherung? Der Wenzel? Hat er bei Ihnen eine abgeschlossen? Oh, nein, das nicht, aber so Andeutungen. Ja, Andeutungen. Gequasselt hat er immer gern. Aber eben leider meistens... Ach, lassen wir das. Lebensversicherung. Wovon hätte er die wohl bezahlen sollen? Ja, ja. Ja, dann werde ich also. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt... Ich nehme an, Frau Watzlawick... Sie haben keine Lust mit mir zum Abendessen ins Tsingtau? Nein, nein, nein, ja, ich sehe schon. Entschuldigen Sie. Begreiflich. Das ist zu dumm von mir. Aber wenn Sie sich die Haare schneiden lassen wollen. Wie gesagt, Salon Leopold am Stadtpark. Ich bediene auch in der Herrenabteilung. Ach, Sie meinen, ich sollte... Ja, wenn Sie wollen. Also, auf Wiedersehen, Herr Stahl. Ja, auf Wiedersehen. Vor wie im Märchen. Sie haben mich eingeladen. Wir essen gemeinsam zu Abend. Ja, fassen Sie sich, Frau Hinzpeter. Was ist das? Jasmin-Tee. Kleine Aufmerksamkeit zur Begrüßung von Gästen in Restaurant Tsingtau. Wie reizend von Ihnen. Danke, danke. Sagen Sie, Herr... Name ist Fung, nicht wichtig. Ich vermisse Herrn Watzlawick. Watzlawick? Ja, den Kellner von früher. Oh. Wie geht es ihm? Wo ist er? Habe andere kenne. Sehr flink, sehr aufmerksam. Ja, schon möglich, aber... Name ist Kunli. War schon da wegen bestellen? Ja, ja, ja. Sie zufrieden sein werden, ich hoffe. Oh, bestimmt werden wir zufrieden sein. Danke, danke. Trotzdem, was ist mit Watzlawick, Herr Fong? Oh. Herr Straub, finden Sie nicht, dass man das alles ein bisschen... Ja, nun... sehr traurige Geschichte. Ich erzähle Ihnen ein andermal. Kommen, liebe Gäste, muss begrüßen. Wünsche, wo zu speisen. Ja, danke, danke, Herr. Himmel, Herr Straub, so kenne ich Sie ja gar nicht. Ja, so kennt mich niemand, Frau Hinzpeter. So war ich auch noch nie. So bin ich nämlich erst, seit man versucht, einen Mord auf mich abzuwälzen. Herr Straub! Da stinkt Ihnen das nicht in die Nase. Der Knoblauchduft ist der Küche? Nein, sondern dass dieser schlitzäugige Schurke um keinen Preis mit der Wahrheit herausrücken will. Aber Herr Straub... Warum gibt er nicht einfach zu, dass Watzlawick tot ist? Vielleicht, es heißt, Chinesen sind abergläubisch. Vielleicht spricht man von sowas nicht vor dem Essen. Vielleicht bringt das Unglück. Meinen Sie? Soll ich uns Jasmin-Tee einschenken, Herr Straub? Ja, bitte. Sie Ärmste. Möchte nicht in Ihrer Haut stecken, Herr Straub. Ich auch nicht. Hier, trinken Sie einen Schluck, Herr Straub. Herr Gott nochmal, nur sagen Sie doch nicht ununterbrochen Herr Straub zu mir. Was denn? Sie bieten mir das Du an? Ich heiße Cordula. Die Herrschaften essen mit Stäbchen. Naja, womit denn sonst? Ich weiß aber nicht, ob ich das... Ich zeig's Ihnen. Es ist gar nichts dabei. Ach ja, Sie sind doch Herr Kuttlich. Was ich Sie fragen wollte, haben Sie Ihren Vorgänger gekannt? Den Wenzel? Klar habe ich den gekannt. Wir waren ja fast ein Jahr lang hier zusammen tätig. Ach. Warum interessiert Sie das? Ja, wissen Sie, dass er tot ist? Klar weiß ich das. Ja, und Herr Fong weiß es auch. Ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen. Ja, hören Sie mal, nachdem Sie fast ein Jahr lang... Ich muss in die Küche zurück. Sie bleiben hier und stehen mir Rede und Antwort. Sind Sie von der Polizei? Wie dieser andere Fatzke? Welcher andere? Nein. Also, was geht Sie die Sache an? Ich untersuche den Fall für die Versicherung. Versicherung? Interessant. Ja, nun? Also, der Wenzel ist vor 3 Wochen hier rausgeflogen, klar? Weil er den Fong beklaut hat. Unterschlagene Belege, falsche Quittungen, was man halt in unserer Branche... Der gute Fond war ziemlich am Boden zerstört. Ach, oh ja, und plötzlich ist man ihm draufgekommen, dem Wenzel, ganz ohne Ihre Nachhilfe, Herr Kuttlich, oder wie sehe ich das? Ein für alle Mal. Sie lassen mich in Frieden, Mann. Oder es wird sehr ungemütlich für Sie, klar? Bin schon unterwegs, die Herrschaften. Himmel. Antle Kellner, Sie flink, Sie aufmerksam. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass er... 12 Jahre Krimi-Lektorat, Frau Hinzpeter. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Potsnick. Mit Doppel-G am Schluss. Meine Vorfahren stammen aus Tirol. Aber was fasle ich hier? Nehmen Sie meine Karte. Danke. Sie haben musikliebende Nachbarn. Man kommt sich vor wie in Italien. Dr. Eduard Potsnick. Ja. Rechtsanwalt? Mhm. Mit einem Gruß von Tommy Trufaldi. Er hat geradezu darauf gedrungen, dass ich mich um Sie kümmere. Tommy Trufaldi? Wie? Ihr Verlagsdirektor, wir sind Studienkollegen. Ach so, daher weht der Wind. Wenn Sie erlauben, was für ein Wind? Ich hatte nicht vor, mich eines Rechtsanwaltes zu bedienen. So. Das ist nebenbei bemerkt ein Fehler. Zumal in Ihrer Situation. Was wissen Sie von meiner Situation? Ebenso viel wie Tommy Trufaldi. Man trifft sich zufällig, man kommt ins Gespräch. Und Sie haben es nötig, Herr Dr. Potsnick, durch Klinkenputzen, um Klienten zu werben. Jetzt kränken Sie mich aber, Herr Straub. Jetzt sollte ich eigentlich meinen Hut nehmen und gehen. Ach, Sie hatten einen Hut? Sie haben, scheint mir, keine Ahnung, was für Imponderabilien hinter den Kulissen der Justizmaschinerie am Werke sind. Und an der Oberfläche spielen sich nebenbei bemerkt ganze Tragödien ab. Wenn ich Sie so reden höre, komme ich mir auch vor wie in Italien. So. Und bleiben trotzdem starrsinnig? Ha? Unbelehrbar? Übrigens, wenn Sie erlauben, ein Blick auf meine Büroadresse wird Ihnen verraten. Ich habe es nicht nötig, durch Klinken putzen, um Klienten zu werben. Sie müssen entschuldigen, in der Hitze des Gefechts. Können Sie sich Gefechte mit Freunden überhaupt leisten, Herr Straub? Gott, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Dr. Potsnick. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Karte nicht in den Papierkorb werfe. Und falls mir die Sache über den Kopf zu wachsen droht, wollen wir so verbleiben? Wunsch. Brillantine, Spray, Eau-de-Cologne? Nein, danke, auf gar keinen Fall. Dann darf ich Sie bitten, sich mit diesem Zettel an die Kasse zu bemühen. Interessant. Wen sehe ich denn da? Sie? Herr Kuttlich? Was? Ich habe dich erst am Abend erwartet. Sie drehen also weiter Ihre Runden, ja? Unermüdlich. Wie klein die Welt ist, nicht wahr? Ihr kennt euch? Klar, aus dem Tsingtao. Darf ich vorstellen, Blanche? Der Kerl, der deinen Mann totgefahren hat. Herr Straub? Oh, woher wollen Sie das? Ihre Autonummer. Ich habe sie mir notiert. Bin Ihnen vors Restaurant gefolgt, als Sie dann endlich genug hatten, klar? Ja, aber... Unser Eins hat seine Verbindung zur Polente. Sie etwa nicht? Herr Straub, ist es wahr? Wo waren Sie denn zu dem Zeitpunkt, als dieser sogenannte Unfall passiert ist? Hau ab, Mann. Klar? Verdufte, oder? Horst, nicht hier. Es ist wohl wirklich besser, Sie gehen, Herr Straub. Frau Blanche, ich... Hast du nicht gehört, Würstchen? Du sollst abhauen und ein Vaterunser beten. Klar? Bevor ich es dir ernstlich übernehme, dass du meinen besten Freund totgefahren hast. Horst! Es wäre nicht nötig gewesen. Klar? Es wäre nämlich auch so alles nach Plan gelaufen. Wie bitte? Was? Und vergessen Sie nicht zu bezahlen, Herr Straub. Das kriegen wir schon hin, Herr Straub. Überlassen Sie alles getrost. Hauptsache, Sie gehen davon aus, dass kein Unfall vorliegt, sondern, jawohl, Mord. Ja, Freund Zettel. Ihre Frau, Herr Poznick. Allmächtiger. Persönlich? Auf Leitung 2. Sagen Sie einen schönen Gruß. Ich rufe zurück. In Ordnung. Ich bitte um Nachsicht. Ja, heimtückischer Mord. Und ja. Man will ihn auf mich abwälzen. Ich habe nebenbei bemerkt, schon etwas vereinbart. So eine Art klärendes Gespräch mit Inspektor Dorian. Sie kennen ihn ja. Ja, weiß er, dass die Witwe des Opfers ganz offensichtlich ein Verhältnis hat mit seinem ehemaligen Kollegen, diesem Horst Kuttlich? Ja, wenn Sie erlauben. Weiß er auch, dass am Tag des Vorfalls im Zingtau Ruhetag war? Das Schild hängt gleich neben dem Eingang. Gut, also und weiß er vor allem, wo die beiden Verdächtigen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls aufgehalten haben? Jetzt bitte, also wenn Sie erlauben, in der Wohnung der Familie Watzler weg. Und wer außer den beiden selbst kann das bezeugen? Die Schwiegermutter. Aber für die war Watzler weg. Zeit seines Lebens, ein Stein des Anstoßes. Herr Straub, überlassen Sie getrost alles mir. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ihre Frau, Herr Poznick, wann Sie endlich zurückrufen? Ja gut, also in 5 Minuten und stören Sie mich nicht andauernd, Fräulein Zettel. In Ordnung. Bitte um Nachsicht. Weil nämlich, da wäre auch noch der Herr Fong. Fong? Ja, der Inhaber des Lokals. Herr Fong, hatte er Watzler weg verziehen? Hatte er auf Rache gesonnen? Hatte er das Gesicht verloren wegen der Betrügereien? Wer kennt sich aus in der Seele eines Chinesen? Herr Straub, das kriegen wir alles hin. Glauben Sie mir. Hoffentlich. Mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung, Herr Dr. Poznick. Jawohl. Es ist mir nicht leicht gefallen, das einzusehen. So, aber nun sitzen Sie hier und nun wird, wenn Sie erlauben, alles gut. Ja? Auf diesem Sessel hat mir nebenbei bemerkt noch kein Klient widerstehen können. Ja. Allmächtiger, doch nicht schon wieder. Falls meine Anwesenheit nicht erfolgt. Fräulein Zettel, nun sagen Sie bloß, dass meine... Ihre Frau, Herr Poznick, auf Leitung 2, ich stelle durch. Ich bitte um Nachsicht. Hallo, Liebling? Ja. Aber nein, überhaupt nicht. Ich freue mich immer, wenn ich deine Stimme höre. Was kann ich für dich tun? Und Sie wollen wirklich noch einmal dahin gehen? Zu diesem Herrn Fong in die Höhle des Löwen? Jetzt übertreiben Sie aber, Fräulein Schafranski. Chinesen sind höfliche Leute. Oh, da werfen Sie bitte einen Blick in The Dragon Wakes Its Tail. Was? Der Drache wedelt mit dem Schwanz. Unser allerneuester Stanley Livingston. Eigentlich hätten Sie das Gutachten schreiben sollen, aber Sie waren ja nicht verfügbar. Ach so, naja. Da kommt übrigens unsere Bergungswanne drin vor. Da will nämlich ein junger Journalist einen chinesischen Wäschereibesitzer durch die Mangel drehen. Und am Schluss landet er prompt in der Bergungswanne. Sie machen mir Spaß, Fräulein Schafranski. Ja, und Herr Straub, da sind noch 2 Verträge, die habe ich ebenfalls in Ihrem Namen unterschrieben, auf ausdrückliches Geheiß von Herrn Direktor Trofaldi. Ach, ich nehme an, Sie haben jeden Mittag mit ihm in der Kantine Krimilektorat Straub. Ja? Hallo? Sie werden staunen. Wer spricht bitte? Poznick. Ach so. Können Sie sofort kommen? Was? Wohin denn? Zur Unfallstelle. Das Haus jenseits der Straßenkreuzung. Im 1. Stock. Wie bitte? Warum denn? Nur fragen Sie nicht. Es ist mir gelungen, eine Dame ausfindig zu machen, die alles genau beobachtet hat. Eine Augenzeugin. Ja, Vom Fenster aus? Ja. Von welchem? Na, von dem da. Sie gestatten, dass ich einen Blick... Bitte sehr. Ich werde, wenn Sie erlauben, Frau Alena, Frau Fürbringer, das Radio etwas... Es lenkt einen doch zu sehr ab. So? Ja, von hier aus überblickt man wirklich die gesamte Straßenkreuzung. Nicht wahr, Frau Fürbringer? Herr Potznik? Warum schildern Sie dem Herrn Straub nicht nebenbei bemerkt in aller Ausführlichkeit, wie vorhin mir... Jesus Maria, das tue ich doch. Aber ob man allerdings bei Nacht genau erkennt, was am Gehsteigrand... Aber selbstverständlich, einwandfrei. Nein, ich meine, wenn ein Schatten unterm Alleebaum... Reden Sie, Frau Fürbringer, bitte reden Sie. Da war kein Schatten unter Alleebaum. Da war weit und breit nur einzelner Mann am Gehsteigrand. Nein, Sie irren sich. Und ein Auto. In das ist er, wie sagt man, hineingetaumelt und fertig. Aha, nein, Sie haben nicht genau hingeschaut. So, ich habe sehr genau hingeschaut. Leider. Es wäre mir lieber, ich hätte nichts gesehen. Sie müssen sich irren. Moment mal. Hineingetaumelt, sagen Sie. Etwa wie ein Betrunkener? Na ja, so ähnlich. So, wenn Sie erlauben, Herr Straub, hat Inspektor Dorian etwas derartiges erwähnt? Nein. Na, Gnade Gott, wenn die Polizei vergessen hat, den Alkoholgehalt im Blut des Toten zu kontrollieren. Gnade, oh, ihr Gott. Ich glaube nicht, dass er betrunken war. Was? Wie können Sie... Das wäre aber nebenbei bemerkt ein Riesenvorteil für uns. Bedenken Sie doch. Nein, ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Nämlich? Ja, dass einer ihn geschubst hat, eine dritte Person. Aber Sie hören doch... Frau Fürbringer, lassen Sie uns nicht so im Stich, Frau Fürbringer. Da war keine dritte Person und fertig. Ja, haben Sie das vor der Polizei ausgesagt? Vor Polizei habe ich gar nichts ausgesagt. Schon gut, Frau Fürbringer. Sie sind Ausländerin. Ich bin aus Prag, Tschechien. Mhm. Ich habe meine Erfahrungen mit Polizei. Es reicht mir bitte für ganzes Leben. Also dann verzeihen Sie die Störung, Frau Fürbringer, und haben Sie Dank für Ihre Mühe. Sie werden von mir wieder hören. Schade. Dieser überstürzte Abschied. Ich hätte mich gern mit Ihnen... Tut mir leid. Ich hätte gern mehr geholfen Ihnen. Herr Staub, wo bleiben Sie denn? Wen rufen Sie denn da immer zu an? Die unbekannte Größe in der Gleichung meines Daseins. Herr Straub, Sie scherzen. Ja, hoffentlich. Aber was breiten Sie denn da auf dem Tisch aus, Frau Hinzpeter? Reiseprospekte? Oder wissen Sie vielleicht schon, wo Sie Ihren Urlaub verbringen werden? Ah, vielleicht im Kitchen. Himmel! Ach, zu zweit im Doppelzimmer mit Halbpension ist natürlich alles viel preiswerter. Himmel, Sie telefonieren ja schon wieder. Ja? Frau Fürbringer, hier ist Straub, Cajetan Straub. Sie erinnern sich, ja? Was wünschen Sie? Es lässt mir keine Ruhe. So? Ich hätte gern mit Ihnen noch einmal... ich glaube, das hat keinen Sinn. Aber ich bitte... Nein, Herr Straub, schlagen Sie sich aus dem Kopf und fertig. Scheiße. Dann gehe ich jetzt wohl lieber. Wie? Entschuldigen Sie, Frau Hinzpeter, das war nicht bös gemeint. So, Herrgott noch mal, warum haben Sie es denn auf einmal so eilig? Und wie steht's mit Ihrem sogenannten Fall? Mittlerweile ist wirklich einer draus geworden, fürchte ich. Ein Kriminalfall? Jawohl, aber das will mir scheint's niemand glauben. Pech, halt. Oder Gott behüte, wer weiß. Mittlerweile habe ich sogar einen Rechtsanwalt. Umso besser. Glaubt Ihnen wenigstens der? Und eine angebliche Augenzeugin gibt es auch. Dort in dem Eckhaus wohnt sie, erster Stock. Was, die Alena Fialkova? Nein, Fürbringer, eine gewisse Frau Fürbringer. Na, den Fürbringer hat sie nur geheiratet wegen der Aufenthaltsbewilligung. Der ist längst über alle Berge. Ach, Sie kennen sie? Ja, hat sich so... So ergeben. Ich bin nämlich auch aus Prag. Nur habe ich eine Generation früher emigriert, unter Hitler. Und was für ein Mensch ist sie? Kann man ihr trauen? Also, ich glaube, sie hat nie ganz genau gewusst, was sie will. Aber sie hat es meistens bekommen. Da! Was haben Sie? Warum verstecken Sie sich da im Hauseingang? Weil, das ist... Aber hier, Herr Doktor. Sie winken ihm auch noch zu? Dem Potznik? Wir kennen uns flüchtig. Er lässt sich von allen gelegentlich was aus dem Tschechischen übersetzen für seine Kanzlei. Was machen Sie auf einmal für ein Gesicht? Hat er mich gesehen? Keine Spur, er ist ins Auto gestiegen. Christian, Kusch! Ist er weg? Jetzt verraten Sie mir gefälligst, was bedeuten diese idiotischen Indianerspiele? Na logisch, habe ich ihm gleich gesagt, er soll Ihnen das nicht verheimlichen, dass wir uns kennen. Weil, wenn Sie erfahren, kommen Sie nur auf dumme Gedanken. Ach, also dumme Gedanken. Und aber was wollen Sie? Der Eduard, also der Herr Potznik, hört von Ihnen, dass hier unten direkt vor mein Fenster ist passiert Autounfall. Nein, es war kein Na, Unfall. Bitte lassen Sie mich ausreden. Er kommt also her und fragt mich, ob ich hab was gesehen. Und leider Gottes hab ich was gesehen. Und fertig. Nur was finden Sie daran so abnormal, Herr Straub? Müssen Sie immer so dieses blödsinnige Radio dudeln lassen? Na, warum soll ich nicht? Stört Sie? Ja. Na bitte. Was hat er vorhin bei Ihnen gewollt? Solche Fragen kenne ich. Von früher aus Prag. Vorladung zum Verhör. Ich habe gedacht, ich hätte es überstanden, Jesus Maria. Oh, entschuldigen Sie, Frau. Ich habe meine Aussage unterschrieben. Ihre Aussage? Er hat so kleines Protokoll aufgesetzt für Staatsanwaltschaft. Warum haben Sie das gemacht? Er hat gesagt, es dient Ihnen zur Entlastung. Aber es ist gelogen. Hören Sie... Oder eine Täuschung, eine Mystifikation. Sie glauben, ich bin Plemplem? Nein, aber jemand hat ihn geschubst, mir vor die Räder. Man will auf mich einen Mord abwälzen, begreifen Sie nicht. Und ich weigere mich, das einfach hinzunehmen. Ach, was? Möchten Sie einen Slivovitz? Danke, nein, auf gar keinen Fall. Tut aber gut. Für Seele. Ich trinke nicht, nie, keinen Alkohol. Selber schuld. Wissen Sie was? Nennen Sie mich Alena. Morgen, Herr Straub. Was denn? Herr Magnimmer? Genau, es ist soweit. Lassen Sie mich vorbei. Moment mal, was wollen Sie denn mit diesen Pinseln und Farbtöpfen hier? Ja, haben Sie denn meine Benachrichtigung nicht gelesen? Was für eine Benachrichtigung? Letzte Woche habe ich in sämtliche Briefkästen von sämtlichen Mietern eine Benachrichtigung hineingeworfen, dass es heute losgeht. Was geht los? Die Heizkörper. Wieso gehen die Heizkörper los, verdammt nochmal? Die Heizkörper werden frisch gestrichen, Herr Straub. Was, heute, jetzt, sofort? Genau. Also stellen Sie das Zeug doch nicht mitten auf den Teppich. Sie hätten ja eine Zeitung ausbreiten können. Schöne Wohnung. Ach ja? Ja? Wenn Sie ausziehen wollen, Herr Straub, dann melden Sie es mir gleich. Meine Tochter, die Irmgard, ist nämlich 19 geworden und möchte sich selbstständig machen. Was geht mich das an, Herr Magnimmer? Man sagt ja nichts, man redet ja nur. Also ich kann jetzt nicht länger warten. Na, dann lassen Sie sich nicht aufhalten, Herr Straub. Es war also Zufall, dass Sie ausgerechnet bei Geschäftsschluss am Salon Leopold vorbeigekommen sind. Ach, wissen Sie, Frau Blanche, Frau Watzlawick, ich traue mich nämlich nicht nach Hause. Sind Sie verheiratet? Bewahre das nicht. Aber in der ganzen Wohnung riecht es nach Ölfarbe. Setzen wir uns ein bisschen auf diese Bank? Tja, wenn sie nicht gerade frisch gestrichen ist. Noch vor ein paar Jahren war der Stadtpark eine richtige Oase. Ja. Frau Watzlawick, Frau Blanche, was bedeutet, es wäre sowieso alles nach Plan gelaufen? Wer hat das gesagt? Ihr Freund Kuttlich, unlängst im Frisiersalon. Es bedeutet... Ich wollte mich von Wenzel trennen und in Zukunft mit Horst, auch wenn der Unfall nicht... Nein, es war kein Unfall. Aber jetzt? Ja, aber was aber jetzt? Ich habe Schluss gemacht. Mit? Ja, ich habe ihm einen Tritt gegeben. Buchstäblich. Anders kapiert es nämlich nicht. Horst Kuttlich? Ja. Und warum? Es war einfach nicht mehr möglich zwischen uns. Oh, was war das? Haben Sie es auch gespürt? So ein Luftzug, wie wenn ein Vogel ganz dicht... Hier, schauen Sie, der Baumstamm, wo an der Seite die Rinde frisch abgewetzt ist. So ein heller Strich. Sie meinen... Wir müssen sofort hier verschwinden, irgendwohin, wo viele Menschen sind. Kommen Sie. Er hat auf mich geschossen. Auf Sie? Was fällt Ihnen ein? Auf mich? Caio, bitte. Auf mich, Alina. Man hat auf mich geschossen. So, und ist das Grund zum, nur wie sagt man, jubeln? Ich jubel nicht. Ich stelle nur fest, man hat auf mich geschossen. Auf mich. Da habe ich alles gewusst. Von einer Sekunde zur anderen. Nur was? Alles. Die ganze Wahrheit. Alina, dass man es auf mich abgesehen hat. Von Anfang an. Wieso von Anfang? Wer? Na, wer auch immer. Horst Kuttlich. Sonst jemand. Kuttlich? Aber denke ich, du hast ihn vorher nie gesehen. Vielleicht hat er im Auftrag von irgendwem... Was du meinst, für Geld? Ich behaupte ja nicht, dass er es war. Ach, Caio. Gib mir einen Slivovitz. Caio, du hast gesagt... Gib mir einen Slivovitz. Er will dich umhauen. Na, soll er. Alina, man hat auf mich geschossen. Hat mich das etwa umgehauen? Und wie? Ach, so. Naja, vielleicht. Ein bisschen. Weil ich jetzt alles weiß. Nastravitschko. Nastra, das lerne ich nie. Wenn du sowieso schon alles weißt. Ich habe dich gewarnt. Noch ein. Caio. Auf mich. Das Opfer war nicht etwa Wenzel Watzlawek, dieses arme Schwein. Das war nur das Mittel zum Zweck. Das eigentliche Opfer war ich. Verstehst du? Nein. Man hat ihn mir absichtlich vor die Räder gestoßen. Absichtlich mir. Ich sollte ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ich, jawohl. So, aber ich bitte dich, wozu? Damit ich kaputt gehe. Verstehst du? Am Boden zerstört, restlos, ein Häufchen Elend. Caio. Theoretisch, ja. Theoretisch hätte es ja jeder sein können. Jeder einzelne von Ihnen. Jetzt schalte ich das Radio wieder ein. Nein, lass. Jeder. Die Schafranski, die spitzt sich auf meinen Posten im Lektorat. Unterschreibt bereits Verträge in meinem Namen. Der Direktor Trufaldi lässt sich von ihr um den Finger wickeln. Jeden Mittag in der Kantine. Der Hausmeister Magnimmer, der will meine Wohnung für seine Tochter. Sie macht sich selbstständig. Frau Cordula Hinzpeter braucht ein Plüschtier zum Trösten und Bemuttern. Und für den Urlaub. Doppelzimmer natürlich. Ja. Jeder von denen profitiert irgendwie davon, wenn ich auf die Schnauze falle. So verhält sich das. Caio, du kannst doch nicht im Ernst... Motive, über Motive, ganze Berge zur Auswahl. Aber deswegen stößt man doch nicht wildfremden Menschen vor ein Auto. Nein? Ach Gott, bist du naiv, trotz Prag, trotz... Was? Entschuldige, aber wenn's einer auf mich abgesehen hat, da schreckt davon nicht zurück. Und fertig, das kannst du mir glauben. Caio, wo willst du hin? Der Praxis die Stirn bieten. Die Alibis überprüfen, die Spuren verfolgen. Stendhal Livingston, der Drache wedelt mit dem Schwanz, jawohl. Einen Moment, Caio. Da. Ja. Nastravitschko. Na, so... Alina, es ist hoffnungslos. Ich lern's nicht. Na komm, leg dich gemütlich aufs Sofa und mach Augen zu. Herr Straub, sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie mich durch! Was fällt Ihnen ein? Fräulein Zettel, ich muss zu ihm. Ich muss in den Rechtsanwalt sprechen. Dringend, sofort. Aber er hat anschließend eine Verhandlung vor Gericht. Na und? Er bereitet gerade sein Plädoyer vor. Oh, ein bisschen spät, Fräulein Zettel. Finden Sie nicht? Ist völlig zwecklos. Modernste Geräuschdämmung. Herr Straub, ich fordere Sie auf. Was geht hier vor? Na ja, dieser Mensch... Wo ist Alina? Also bitte treten Sie ein. Wo ist Alina? Wenn Sie erlauben, nehmen Sie Platz. Ich frage Sie zum letzten Mal. Sehr vernünftig. Ich weiß nämlich nicht, wo sie ist. Herr Potznik. Ist sie verschwunden oder was? Als ich aufgewacht bin, da war sie weg. Einfach so. Was heißt weg, aufgewacht? Weg, ja. Ach, Sie werden sich wundern, dass dass wir, entschuldigen Sie. Ja, keine Ursache. Ich bin, wenn Sie erlauben, aufs Heftigste verheiratet. Also wo aufgewacht, nebenbei bemerkt? In Alinas Wohnung. Ich war, auf mich ist nämlich... Ja, Fräulein Zettel. Ohne Absender. An Sie persönlich, Herr Poznik. Rot unterstrichen. Bringen Sie ihn herein. In Ordnung. Auch das noch. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Aber Sie sehen doch, ich bin jetzt in Eile. Es ist wichtig, in meinem ganzen Leben, da war ich noch nicht. Sie brauchen bloß noch den Empfang zu quittieren. Ja, der Bote wartet im Vorzimmer. Dann machen Sie mit Herrn Straub einen Termin aus, und zwar für morgen. In Ordnung, kommen Sie gleich mit. Ich warne Sie, mich werden Sie nicht mehr los, Herr Poznik. Was öffnen Sie denn da? Joghurt. Sie hätten das Roastbeef nehmen sollen, es ist ausgezeichnet. Sagen Sie, wo steckt eigentlich Fräulein Schafranski? Herr Direktor, wissen Sie noch, wo Sie sich vorige Woche Montag um 11 Uhr in der Nacht aufgehalten haben? Lassen Sie mich nachdenken. Verstehe, das Alibispiel. Eine gewagte Sache. Hat Fräulein Schafranski sich erinnert? Wäre Ihnen das peinlich, Herr Direktor? Ah, da kommt sie ja. Herr Straub, ich soll Ihnen etwas bestellen. Quatsch, er hat schon bestellt. Joghurt. Von einem gewissen Inspektor Dorian. Ach Gott. Sie sollen sich möglichst umgehend mit ihm in Verbindung setzen. Dorian, Verkehrspolizei. Bitte nicht jetzt. In einer halben Stunde. Immer dasselbe. Ja, zurück zu Ihnen, Herr Straub. Kurzum, der Fall geht mich im Grunde nichts mehr an. Er geht Sie nichts mehr an? Ich war gezwungen, ihn an die Kollegen von der Kriminalpolizei abzutreten. Ach. Man wird sich also seitens der Mordkommission an Sie wenden, zweifellos. Bald. Was, der Mordkommission? Tja. Setzen Sie sich doch wieder, Herr Straub. Kurzum, er hat gestanden. Wer? Der Täter. Horst Kuttlich? Herr Straub, wo denken Sie hin? Doch nicht der... Dr. Eduard Poznik. Poznik? Ja, der hatte Ihre Vertretung nicht etwa zufällig übernommen oder aus Nächstenliebe. Der hat ganz genau gewusst, wohin der Hase läuft. Poznik? Er feilt bereits emsig an seiner eigenen Verteidigung, plädiert angeblich auf Notwehr. Kurzum, Herr Straub, da war tatsächlich eine dritte Person am Werk. Und warum hat er es wirklich getan? Ja, offenbar hat unser Freund Poznik in jener Gegend öfter mal eine Dame besucht. Als Kavalier verschweigte einstweilen ihren Namen. Ach so. Die beiden waren jede Woche mindestens einmal in Tsingtau. Ja, und Wenzel Watzlawick hatte wohl kurzum von Haus aus einen Riecher für delikate Zusammenhänge. Sie meinen, er hat... Poznik erpresst. Na, jedenfalls hat er es probiert. In der Familie Poznik besitzt nämlich Mami die Kohlen. Und Papi dient praktisch nur als Vermögensverwalter. Tja, und in gewisser Hinsicht versteht Mami anscheinend keinen Spaß. Hat er auch gestanden, dass er am Stadtpark Rand auf mich geschossen hat? Geschossen? Ja, davon weiß ich nichts. Aber Ihre Akte bei uns, Herr Straub, ist kurzum abgeschlossen. Warum hat er überhaupt ein Geständnis abgelegt? Ja, angeblich aus moralischen Beweggründen. Aber ich schätze, da hat es einen Mitwisser gegeben, der ihn unter Druck gesetzt hat. Oder eine Mitwisserin. Ach so. Tja, das war's denn wohl. Sie hatten alles in allem ein Mordsglück, Herr Straub. Ich, so kann man das natürlich auch sehen. Kurzum. Ja, sagen Sie, Herr Inspektor. Draußen wartet schon der Nächste. Hat Frau Fürbringer sich unterdessen gemeldet? Wer? Frau Alena Fürbringer. Alles Weitere liegt, wie gesagt, in den Händen der Mordkommission. Wer ist, bitte sehr, Frau Fürbringer? Zufällig vorbeigefahren und hab oben das Licht brennen sehen. Dass du überhaupt noch redest mit mir, Wieso? No, ich hab dich beschwindelt, so grauenhaft. Ich schäme mich. Ach was? Oh, ich schäme mich ganz schrecklich. Aber du ahnst nicht, was ich ihm alles verdanke. Aufenthaltserlaubnis, Einbürgerung, dass ich die ganze Zeit nicht bin verhungert. Lass gut sein. Das war das erste Mal, dass er mich um Gefallen gebeten hat, verstehst du? Ach. Ich hab einfach nicht keine Nein sagen. Und fertig. Ja, aber dann, ich meine, trotzdem hast du ihn so weit gebracht, dass er ein Geständnis ablegt. Das warst doch du. No, weil er hat geschossen auf dich. Sowas tut man nicht. Und weil ich hab nicht mehr können mit anschauen, wie du dich quälst. Auf einmal, ich weiß nicht, aber du warst mir auf einmal, no, wie sagt man, näher wie er. Komisch, was? Soll ich jetzt lachen? Also, ich habe ihm durch Boten einen Brief geschickt. Ach, ja. Da war ich ja. Mit meinem Geständnis. Und entweder stellt er sich freiwillig oder ich schicke denselben Brief an Polizei und fertig. Den gleichen? Was? Den gleichen Brief. Da ist Unterschied? Ja. No, das lerne ich nie. Jetzt war es also doch kein schicksalhaftes Verhängnis, was auf dein Haupt ist, nur wie sagt man, herniedergeprasselt. Ich weiß. Kayo, wie fühlst du dich? Hm? Betrogen? Ich weiß nicht. Ach was. Aber ein bisschen enttäuscht, ja, das schon. Enttäuscht? Du hättest lieber gehabt große Oper? Ich? Nein, nein. Es ist nur diese ganze alberne Dreiecksgeschichte. Mit einem Klacks Erpressung als Dreingabe. Das ist alles haargenau wie a Simpleton's Crime. A Simpleton's Crime? Ein Buch, das ich vor 3 Wochen im Verlag abgelehnt habe. Es war mir zu banal. Sie hörten Gerhard Baumrucker, die dritte Person, mit Helmut Stange als Kajetan Straub und Matthias Eisen, Christoph Lindert, Angelika Hartung-Atzorn, Christian Marschall, Gernot Duda, Renate Grosser, Herbert Weiker, Iris Meyer, Detlef Kügo, Inge Schulz, Eva Astor und anderen. Regie Wolf Euber. Produktion Bayerischer Rundfunk 1987.